Lektion 4, Übung K, A. Schaltet täglich das Gerät an und aus. B. Öffne Türen und Fenster. C. Benutzt Tabellen und Angaben. D. Warte täglich die Maschine. E. Antworte telefonisch. F. Haltet Termine und Verabredungen ein. G. Berichte täglich. H. Startet täglich das Programm.